Erster, hört zu, ihr Priester und Anführer. Ihr seid wie eine Falle für das Volk. Zweiter, ihr habt tiefe Gruben gegraben. Ich werde euch alle bestrafen. Dritter, ich kenne Ephraim und Israel. Sie dienen falschen Göttern und sind unrein. Vierter, ihre Taten verhindern den Weg zu Gott. Sie kennen den Herrn nicht. Fünften, Israels Stolz zeigt ihre Schuld. Israel und Juda werden wegen ihrer Sünden fallen. Sechster, sie suchen Gott mit ihren Tieren. Aber sie finden ihn nicht. Er hat sie verlassen. Siebter, sie waren nicht treu zu Gott. Jetzt wird ein Feind ihr Land fressen. Achter, blast die Trompeten in Gibeah und Rama. Seid bereit für den Krieg. Neunter, Ephraim wird ganz leer sein. Ich sage die Wahrheit über Israel. Zehnter, die Anführer von Juda stehlen Land. Ich schütte meinen Zorn wie Wasser aus. Elfter, Ephraim hat keine Rechte mehr. Sie wollten lieber falschen Göttern folgen. Zwölfter, ich zerstöre Ephraim wie eine Motte. Ich zerstöre Juda wie ein Wurm. Dreizehnter, Ephraim und Juda sahen ihre Wunden. Sie baten den König von Assyrien um Hilfe. Aber er kann sie nicht heilen. Vierzehnter, ich bin wie ein Löwe für Ephraim und Juda. Ich nehme alles weg und niemand rettet sie. Fünfzehnter, ich gehe weg an meinen Ort. Dann merken sie ihre Schuld und suchen mich.